Eine Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Setka der Partei der Arbeit Koreas, traf am 21. August mit einer Maschine in der Hauptstadt der Republik Namibia, Windhoek, ein, um dieses Land zu besuchen. Am gleichen Tag startete die Delegation, die am 7. Kongress der Volksbefreiungsbewegung Angolas teilgenommen hatte, nach dem Besuch in diesem Land mit der Maschine von der Hauptstadt Luanda.